Ja mam pytanie w związku z poprzednią wypowiedzią. Ich habe eine Frage, die in Bezug nimmt auf die vorherige Aussage. Panie Jezu, jak test momencik? No, nie widzę. Nie, nie. Chodzi o odpowiedź, nie bądź im grzechu tego. Nie mamy mowy tu o tym, nie wiedzą, co czynią. No, chciałbym tego otworzyć z Tymoteusza. Unser Bruder bezieht sich auf diese Aussage, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, dass er nicht mehr hinzufügt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Pierwszy Tymoteusza. Eine Stelle aus dem ersten Timotheusbrief. 1,13. Kapitel 1, Vers 13. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie i w niewierze. Der zuvor ein Lästerer, das spricht Paulus von sich, und verstorben unter Gewalt, Täter war, bei mir ist Barmherzigkeit zutage geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Und unser Bruder möchte, dass das jemand mal erklärt.